Belgischer Rundfunk. Die Nachrichten. Um 18 Uhr mit Paul Maret. Guten Abend, meine Damen und Herren, die Meldungen im Überblick. Ex-Bischof von Brügge hat die Abtei Westfleteren verlassen. Flämische Jungchristdemokraten fordern Mutterpartei zu mehr Konturen auf. USA gedenken der Opfer des 11. September. Großkundgebung in Berlin für mehr Datenschutz. Sport, Kim Kleisters bestreitet in der kommenden Nacht das Finale der US Open. Das Wetter morgen wieder unbeständig. Der frühere Bischof von Brügge, Roger van Heluwe, hat heute die Abtei Westfleteren verlassen. Das kündigte er in einem Brief an den Sprecher der Bischofskonferenz an. In dem Schreiben erklärte van Heluwe, er werde sich zur weiteren Besinnung an einen Ort außerhalb des Bistums Brügge zurückziehen. Der Ex-Bischof von Brügge war Ende April zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er seinen Neffen wiederholt missbraucht hatte. Van Heluwe bat in dem Schreiben sein Opfer, dessen Familie und die ganze Kirche noch einmal um Verzeihung. Kardinal Danils hat unterdessen sich in einer Mitteilung an die Presse schockiert geäußert über die Erkenntnisse der Adriassens-Kommission zum Missbrauch in der belgischen Kirche. Die Berichte über menschliches Leid seien bitter, einige seien geradezu grausam. In dem Kommuniqué drückt Danils noch einmal sein aufrechtes Mitgefühl für die Opfer und ihre Familien aus. Die Taten seien ein bleibender Schandfleck für die Kirche. Die CD&W muss wieder einen deutlichen christdemokratischen und flämischen Kurs fahren. Die Partei darf dabei keine Angst vor mutigen Entscheidungen haben und muss auch neue Gesichter in die Öffentlichkeit bringen. Nur so kann die Partei ihre Glaubwürdigkeit und ihre Wähler wieder zurückgewinnen. Das sind im Wesentlichen die Feststellungen, die die flämischen Jungchristdemokraten in einem Reformplan gemacht haben. Nach Ansicht der Jung-CD&W hat die Mutterpartei ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil sie zu wenige ihrer Versprechungen wahrgemacht hat und keine deutliche Botschaft hatte. Etwa 40 Papierlose, die gestern ihr Lager vor dem Ausländeramt in Brüssel räumen mussten, besetzen nun einen Teil des Campusgeländes der Freien Universität Brüssel ULB. Die Hochschulbehörden wollen die Asylanten bis Montag früh dort dulden. Zumeist handelt es sich um alleinstehende Asylanten. Derzeit befindet sich nur noch eine Familie auf dem Unicampus. Überschattet von einer wachsenden anti-islamischen Stimmung haben die USA der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Der 9. Jahrestag wurde beherrscht von einer weltweiten Diskussion über den radikalen US-Pastor Terry Jones, der seine angekündigte Koranverbrennung aber im letzten Moment absagte. Auch der Streit über den Bau einer Moschee nahe dem Ort der Terroranschläge in New York überlagerte die Feierlichkeiten. Die zentrale Veranstaltung mit US-Präsident Barack Obama fand im US-Verteidigungsministerium in der Nähe von Washington statt. Obama appellierte eindringlich an die Nation, die amerikanischen Werte und Ideale lebendig zu halten. Dazu gehöre auch religiöse Toleranz. Obama warnte, das Land dürfe sich nicht teilen lassen. Am Pentagon waren vor 9 Jahren 184 Menschen ums Leben gekommen, als Terroristen ein Flugzeug ins Gebäude steuerten. Insgesamt waren bei den Anschlägen islamistischer Terroristen fast 3000 Menschen ums Leben gekommen. Zum Jahrestag der Anschläge von New York haben heute Vormittag auch in Brüssel rund 100 Menschen demonstriert. Ihr Protest richtete sich insbesondere gegen die Pläne zum Bau einer Moschee in der Nähe des Ground Zero. Die Demonstranten versammelten sich vor der Parteizentrale des Vlaams Belang unweit der amerikanischen Botschaft. Initiator Philipp de Winter erklärte vor den Demonstranten, die Baupläne für die Moschee seien eine muslimische Provokation gegen die Opfer der Attentate von New York. Unter dem Motto Freiheit statt Angst haben in Berlin mehrere tausend Menschen für mehr Datenschutz und weniger staatliche Überwachung demonstriert. Der Protestmarsch durch die Innenstadt richtete sich unter anderem gegen die zentrale Speicherung von Telekommunikations- und Arbeitnehmerdaten. Zu dem Marsch hatte ein breites Bündnis aufgerufen, zu dem neben Bürgerrechtsorganisationen und Gewerkschaften auch FDP, Grüne und Linke gehörten. Die linke Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau erklärte, kein Datenschutz bedeutet letztlich keine Demokratie. Die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Buhlei ist tot. Die 65-Jährige starb heute Morgen an einem Krebsleiden. Die Berlinerin gehörte zu den führenden Oppositionellen gegen das SED-Regime und hatte auch im Gefängnis gesessen. 1989 gründete sie die Bürgerbewegung Neues Forum mit. Nach dem Mauerfall organisierte die Künstlerin in den 1990er Jahren in ihrer Berliner Wohnung sogenannte Montagsrunden, um zu verhindern, dass alte DDR-Seilschaften wieder mächtig werden. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton wird kommende Woche die ersten Botschafter für den neuen diplomatischen Dienst der Europäischen Union ernennen. Das kündigte sie heute nach einem informellen Treffen der EU-Außenminister in Brüssel an. Der Auswärtige Dienst der EU war durch den Lissabon-Vertrag ins Leben gerufen worden. In einer ersten Phase sollen 30 Botschafter ihren Dienst antreten. Soweit diese Meldungen und nun zum Sport mit Michael Roll. Kim Clijsters bestreitet in der Nacht zum Sonntag das Finale der US Open. Ab 2.20 Uhr belgischer Zeit steht die Titelverteidigerin der an Nummer 7 gesetzten Russin Vera Zveranova gegenüber. Beide Spielerinnen haben bislang 7-mal gegeneinander gespielt, 5-mal gewann Kim Clijsters. Allerdings hat Vera Zveranova die letzten beiden Begegnungen beim jüngsten Wimbledon-Turnier und in Montreal für sich entscheiden können. In einem hochklassigen Halbfinale hatte Kim Clijsters in der letzten Nacht die Amerikanerin Venus Williams mit 4:6, 7:6 und 6:4 bezwungen. Der spanische Radprofi Francisco Ventoso hat die 90. Auflage des Klassikers Paris-Brüssel gewonnen. Nach 220 Kilometern verwies Ventoso im Massensport den Franzosen Romain Feuillu auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Stefan van Dijk. Bester Belgier war Jens Keukeleire auf Rang 5. Bei der Spanien-Radrundfahrt hat es heute einen Führungswechsel gegeben. Der bislang in Führung liegende Spanier Igor Anton ist nach einem Sturz ausgeschieden. Neuer Träger des roten Trikots des Spitzenreiters ist der Italiener Vincenzo Nibali. Sieger der 14. Etappe ist der Spanier Joaquin Rodriguez geworden. Der Spanier Fernando Alonso und Formel-1-Weltmeister Jenson Button starten morgen beim Großen Preis von Italien aus der ersten Reihe. Als Trainingsschnellster fuhr Alonso für Ferrari die erste Pole-Position seit November 2008 heraus. Der zweite Ferrari von Felipe Massa und der Red Bull von Mark Webber nehmen auf der Startlinie die Positionen 3 und 4 ein. Dahinter folgen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Hoffenheim bleibt einen Tag nach dem 2:0-Sieg über Schalke 04 alleiniger Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Hannover 96 und der Hamburger Sportverein handelten sich nämlich am dritten Spieltag die ersten Punktverluste ein. Hannover kam nach einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 gegen Bayer Leverkusen und der HSV verpasste beim 1:1 gegen den ersten FC Nürnberg den dritten Sieg. Die Ergebnisse im Überblick: Hoffenheim bezwingt Schalke 2:0, Dortmund gewinnt gegen Wolfsburg ebenfalls mit 2:0, der Hamburger Sportverein und der erste FC Nürnberg trennen sich 1:1, Borussia Mönchengladbach unterliegt Eintracht Frankfurt mit 0:4, Freiburg bezwingt Stuttgart mit 2:1 und Hannover Leverkusen 2:2. Um 18.30 Uhr steigt die Blickpunktbegegnung zwischen Bayern München und Werder Bremen. Am Sonntag stehen auf dem Programm Mainz 05 Kaiserslautern sowie Köln gegen St. Pauli. Die AS Olten bestreitet am 6. Spieltag der 1. Fußballdivision eine Auswärtsbegegnung bei Sylte Waregem. Dabei treten die Olpener heute Abend ab 20 Uhr zum ersten Mal unter ihrem neuen Trainer Eziolino Capuano an. Als Tabellenachter hat Sylte bislang 6 Punkte geholt. Schlusslicht AS Olten wartet noch auf den ersten Punktgewinn. Zum Auftakt des 6. Spieltages hatte der RSC Anderlecht in Sint-Truiden einen 2:0-Sieg herausgespielt und sich damit auf Rang 2 der Tabelle verbessern können. In der 1. Handballdivision bestreiten die ostbelgischen Clubs aus Einatten und Olpen heute 2 Heimspiele. Der HC Einatten muss sich ab 20.15 Uhr mit Sporting Neerpelt auseinandersetzen und die KTSV Olpen spielt gegen Initia Hasselt. Das Wetter: am Abend an der Küste zunehmend bewölkt und nachfolgend Regen, der auch im Laufe der Nacht das Landesinnere erreicht. Tiefstwerte 9 bis 16 Grad. Morgen zieht die Regenzone über das ganze Land, örtlich kann es Gewitter geben. Tageshöchstwerte 18 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag zumeist sonnig und trocken bei Temperaturen bis 20 Grad, ab Dienstag unbeständig und etwas kühler bei Werten um 17 Grad.